WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Mein Kopfhörer sitzt nicht richtig. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Heute auch wieder freie Themennacht. Also, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und es geht heute los mit Martin. Und Martin ist 29. Guten Morgen, Martin. Abend, Domian. Martin, um was geht's bei dir? Ja, wo soll ich anfangen? Also, ich versuch's mal ganz einfach zu erklären. Ich habe pädophile Neigung und ich habe Ende diesen Jahres einen Termin mit einem Arzt in Österreich, den ich über, ich weiß nicht, ob der Begriff dir was sagt, das Darknet. Ja, na klar. Sicher. Ja, habe ich darüber Kontakt gefunden und werde mich impotent machen lassen. Also jetzt mal eins nach dem anderen. Du hast pädophile Neigungen. Ja. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass ich gerne Sex mit Kindern haben würde. Mit Jungen oder mit Mädchen? Eher mit Jungen. Und in welchem Alter sollten diese Kinder deinen Neigungen gemäß sein? Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen zwischen 9 bis 14. Hattest du schon mal Sex mit Kindern? Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Seit wann weißt du von, oder seit wann hast du diese Neigung gespürt? Das habe ich mit 15, 16 in den Dreh gemerkt. Ich habe halt immer viel ausprobiert, weil quasi die ganze Bank durch, von einem Fetisch zum anderen, und irgendwann, das ist schwer in Worte zu fassen, irgendwann habe ich das halt mehr oder weniger gemerkt. Das heißt, du hast auch andere Sexualität schon gelebt in deinem Leben? Ja, natürlich. Mit Männern oder mit Frauen? Mit Frauen nur Oralverkehr und mit Männern noch nichts. Das liegt aber auch mehr an meiner Zurückgezogenheit und dass ich mich da auch nicht wirklich durchringen konnte. Wenn man diese Neigung hat und sie nicht auslebt, und ich glaube dir das jetzt, dass du, wenn du das so sagst, ist das doch sicher ein hartes innerliches Ringen, weil man diese Gier verspürt. Ja, natürlich. Konsumierst du Kinderpornografie? Ich habe es bisher tatsächlich geschafft, das zu umgehen. Mhm. Das ist für mich auch eine große moralische Grenze. Und du sagst mir auch die Wahrheit. Ja, wieso? Ich frage dich nochmal. Nee. Ja. Ich gucke deine Sendung ab und zu mal und hier waren ja schon, ich bin ja nicht der Erste mit einem derartigen Thema, wenn ich es mal so sagen soll. Mhm. So, jetzt willst du dich in Österreich bei einem Arzt impotent machen. Was heißt das konkret? Was soll da geschehen? Das heißt, also der Arzt hat mir das so erklärt, dass er die Arterie am Glied oder eher gesagt zum oder kurz davor halt so, er wird halt so weit verengen wird, dass keine Erektion mehr hervorgerufen werden kann. Es wird zwar weiterhin durchblutet, aber halt ne? Gut, aber das bringt ja nun gar nichts. Du kannst ja weiterhin die Neigung sogar sehr stark ausgeprägt haben, auch wenn du keine Erektion bekommst. Ja, aber das würde mir ja nichts bringen. Naja, du kannst auch mit Kindern viele schlimme Dinge anstellen ohne eine Erektion. Ich schätze mal, du spielst jetzt auf die Sache mit Berlin an. Ich spiele gar nicht jetzt konkret auf etwas ein, sondern grundsätzlich. Wenn es um eine Kastration geht, dann ist ja der sexuelle Trieb... Nee, das ist ja keine Kastration. Ja, das habe ich schon verstanden. Dann ist ja der sexuelle Trieb sozusagen ausgeschaltet. Aber bei dir ist ja der Trieb nicht ausgeschaltet, sondern nur ein Mechanismus sozusagen funktioniert dann nicht mehr. Ja, das... Ich vertraue vertraue da dem Arzt einfach voll, ne? Nee, da muss man gar nicht dem Arzt vertrauen, sondern das ist eine Frage der Logik. Deine Sexualität ist nicht ausgeschaltet, wenn du keine Erektion mehr bekommst. Ja, aber der Gürtchenmann, der hat mir das so erklärt. Der welcher Mann? Der Gürtchenmann. Ja, du nennst ihn so. Ja, also so heißt er. Auch so ist sein Synonym. Mhm. Ich halte es für viel sinnvoller. Ich weiß nicht, wo du lebst. Aber das kann man ja organisieren, wenn du dich in psychiatrische Betreuung begibst. Zum Beispiel gibt es in Berlin, du hast das Stichwort Berlin gebraucht, in der Charité gezielte therapeutische Programme für Menschen, die pädophile Neigungen haben. Ja, aber da habe ich nicht so das Vertrauen drin. Ach, du hast eher das Vertrauen in irgendeinen dubiosen Arzt, den du aus dem Darknet recherchiert hast und der dir solche merkwürdigen Sachen da erzählt? Also ich halte diesen Gürtchenmensch schon für sehr seriös. Naja, aber ich wiederhole es zum dritten Mal. Deine Sexualität ist nicht weg dadurch. Aber der Trieb an sich? Nein, der Trieb ist auch nicht weg. Du kriegst nur keine Erektion mehr. Genau. Ja, aber der Trieb ist noch da. Ich halte das für einen völlig falschen Weg, das muss ich dir sagen. Was würdest du denn dafür zahlen müssen? Also wir haben das so gemacht, dass ich an dem Tag dann 15.000 Euro in bar mitbringe. 15.000 Euro? Ja, das ist eine richtige Operation, Domian. Und also die erste Hälfte, ich habe schon 2.000 Euro angezahlt. Mhm. Den Rest bringe ich dann noch mit und eine Kiste Gurken noch. Was soll das mit den Gurken? Das kannst du ihn fragen. Nein, das ist mir selber suspekt. Das ist doch albern. Entweder unterhalten wir uns jetzt ernsthaft über ein extrem ernstes Thema oder wir lassen es bleiben. Wir unterhalten uns über ein ernstes Thema. Ja, also redest du mir, du gehst zu einem Chirurgen und bringst dem Gurken mit. Was soll das? Ja, ich finde das auch suspekt. Ich habe mich auch erst gefragt, aber irgendwie muss man auch eingestehen, ein studierter Arzt, der sich so weit auch, sagen wir mal, aus dem Fenster lehnt, ja, und damit seinen Beruf riskiert, natürlich hat er irgendwo auch einen an der Klatsche. Und sonst würde der riskiert ja nicht nur seinen Beruf, der riskiert auch Gefängnisstrafen. Weil er diese Operation gar nicht durchführen darf in Österreich. Mehr oder weniger. So eine Operation dürfte in Deutschland auch nicht ausgeführt werden. Rein theoretisch schon, aber das ist genau wie mit dem Tätowieren. Du, rein theoretisch ist es in Deutschland auch erlaubt, dass du ein 6-jähriges Kind tätowierst, aber du musst halt einen Tätowierer finden, der das halt macht, weil du musst ja dann auch unterschreiben, okay, dass das Körperverletzung ist, was du da machst, ja, und so weiter. Dennoch und scheint mir das der alles hat dann auch die Verantwortung dafür zu tragen, wenn dann was falsch läuft. Ja, okay. Dennoch begibst du dich in Hände von einem Arzt, von dem du vielleicht gar nicht weißt, ob er Arzt ist. Wo wird das denn gemacht? Der hat eine Privatpraxis in seinem Keller. So, und dieser Arzt, wenn es ein seriöser Arzt ist, verlangt von dir, dass du eine Kiste Gurken mitbringst? Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, entweder verarschst du mich jetzt oder was reden wir hier? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Na, verarschst du mich jetzt oder was? Nein. Ja, aber ich verstehe nicht, wie kommst du denn darauf? Ich sag's dir ganz ehrlich, das war mir selber total suspekt, aber ja, warum lässt in der Situation, wenn du in meiner Situation bist, du nimmst halt einfach was du kriegen kannst, mehr oder weniger. Nein, Martin, das ist völliger Quatsch, den du da redest. In deiner Situation, wenn es so stimmt, wie du sagst, ich bin sehr irritiert, wende ich mich zuerst an seriöse Ärzte in Deutschland. Ich hab's doch versucht. Wir können dir sofort einen Kontakt herstellen. Sofort. Heute. Wir können das heute Abend arrangieren. Und du bist selber, deine persönliche Meinung ist auch, dass ich wirklich einen Arzt finden würde, der das alles wirklich riskieren würde. Nein. Wir stellen dir keinen Kontakt zu einem Chirurgen her. Wir stellen dir Kontakt zum Beispiel zur Charité nach Berlin her. Da geht es um psychiatrische Behandlung, um Psychotherapie. Und was ist, wenn die auch... Das sieht man dann. Da bist du erstmal in extrem fachkundiger Hand. In hochprofessioneller Hand. Warum versuchst du denn sowas nicht zunächst? Warum gehst du? Ich hab nicht so viele Gurken, um die alle zu bezahlen, ach, das ja? Nee, das, Martin, ich führe das Gespräch nicht weiter. Das ist mir so einfach. Okay, Twitch TV, Drag Me to Hell, kommt alle drauf. Ja, das war doch klar. Wir machen weiter mit Nina. Und Nina ist 52 Jahre. Guten Morgen, Nina. Hallo. Hallo, Nina. Sag mal, was war das denn gerade? Tut mir leid. Also, was du dir manchmal anhören musst, so. Ja, es ist wirklich besonders bescheuert, wenn es um so ernste Themen geht. Ja, absolut. Ja, das absolut. Ist wirklich, ne? Ja. Also, mein Thema ist also sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, von dem kleinen Säugling, der vor 2 Wochen in Mönchengladbach. Oh ja, Leo. Durch sein, ja. Ja. Ja, also. Dieser Säugling war 19 Wochen alt, ne, glaube ich. Tage. Tage erst. Also es hat mich so berührt, das ist... Wir sagen es vielleicht für die Leute, die es in deutschlandweit nicht mit, vielleicht erzählst du es kurz. Also ich kenne es auch nur aus den Zeitungen, also aus diversen Zeitungen und auch aus dem Internet und auch über kurze Fernsehberichte, dass also vor 2 Wochen, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vor 2 Wochen ein, ich glaube 25-Jähriger oder so, es soll ein Pärchen gewesen sein, angeblich verheiratet, ne? Ja, 5 Jahre glaube ich sogar. Genau, ihren 19-jährigen Sohn, also er hat seinen 19-jährigen Sohn in einem Gewaltexzess. 19-tägigen Sohn. 19-tägig, genau. Mhm. In einem Gewaltexzess brutalst misshandelt, angeblich über mehrere Tage. Mhm. Und es ja, dann liegt letztendlich auch noch ein sexueller Missbrauch vor, ne? Ja. Ja. So, und in Anbetracht dessen, was wir gerade am Anfang gehört haben, man macht mit solchen Dingen keine Scherze. Nein. Man macht mit solchen Dingen keine Scherze. Das ist schäbig und niederträchtig. Absolut. Absolut. Also ich finde das auch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie alle werden immer ein bisschen irrer. Mhm. Na, nicht alle, aber es gibt viele irrer. So, in der Tat ist das ganz dramatisch, was hier passiert ist. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie dieses arme Kind aussah nach dieser Tortur. Ja. Und was dieses arme Kind, dieser Säugling durchgemacht hat. Und in der Presse stand, es sei ein Wunschkind gewesen. Ja. Und die Mutter hat es ja irgendwie mitbekommen. Ja, also ich weiß auch nicht, man schrieb irgendwo, da soll vielleicht irgendwie eine gewisse Abhängigkeit zu diesem Typen bestanden haben. Oder ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht, welche Motive das sind und wie die auch gestrickt sind, wie die auch geistig gestrickt sind. Mhm. Man weiß es nicht. Mhm. Ne? Auf jeden Fall hat mich das sehr schockiert und gerade... weil ich arbeite im Strafvollzug schon seit vielen Jahren. Wie lange schon? Seit 28 Jahren. Ah, das ist eine lange Zeit. Und was genau machst du im Strafvollzug? Ja, Schließer. Was du dir irgendwie so vorstellen kannst, vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gesehen hast wie hinter Gittern oder so. Ich habe das nicht nur gesehen, ich war schon öfters im Knast. Ja, dann kennst du das. Der Mann ist eigentlich Strafvollzugsbeamter oder Justizvollzugsbeamter und dann bist du praktisch rund um die, also während deiner Schicht oder während der Zeit, die du da bist, bist du für deine Gefangenen, in Anführungsstrichen, du hast dann meistens eine Station oder eine Wohngruppe, bist für die Ansprechpartner und bist also die Bezugsperson. Und wenn die erste Bezugsperson. Wenn irgendwas ist, dann wirst du gerufen. Richtig, sozusagen. Oder ich kriege es eben mit, weil du hast ja dann eben deine Station und entweder sind die Gefangenen, ich war überwiegend in Strafhaft, dann ist ja schon alles gelaufen, U-Haft ist ein bisschen anders und dann hast du eben, ja, dann bist du der Ansprechpartner, dann bist du der Stationsbeamte. Ja. In der Regel soll es so sein, dass du immer deine feste Station hast, dass die, dass ihr praktisch euch gut kennt und dass du die Gefangenen gut kennst und so weiter und so fort. Und aber du schließt dann auch im wahrsten Sinne des Wortes die Tür ab, wenn die Jungs Freigang hatten oder irgendwie irgendwas anders gemacht haben. Und du schließt sie morgens auf. In der Strafhaft ist das in der Regel so, dass du es eben nicht so häufig machst, weil die ja eben deutlich mehr Freizeit haben als jetzt in der U-Haft. Ja. Aber ich muss jetzt mal den Sprung finden. Es geht jetzt darum, dass dieser, ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung, ich frage ganz einfach mal, vielleicht kommen wir dann ein bisschen näher. Du hast da noch Einzeltäter sicher, die alleine in einer Zelle sitzen. Ja. Ja. Hast du auch solche Täter, wie zum Beispiel jetzt dieser Vater, dieser Täter, der diesen Säugling ermordet hat? Hast du solche Täter auch? Ja, in auch anderen gehabt? Varianten. In anderen Varianten. Es ist natürlich, dieser Fall ist extrem, also der ist ja wirklich beispiellos bisher, ne? In negativer Form. Das hat mich wirklich geschockt und ich habe mir gesagt, ich habe jetzt wirklich tagelang mich damit beschäftigt und es geht mir sehr, sehr nahe. Also wenn du solche Extremtäter, die wirst du in deinen 7 oder 28 Jahren, wirst du immer wieder Extremtäter gehabt Richtig. Haben, auch Täter, die sich an Kindern vergangen haben. Genau. Wie ist das für dich, wenn du so einen auf deiner, ich nenne es jetzt mal, auf deine Station hast? Also es ist so, Jürgen, dass du dann praktisch gar nicht so sehr diese Tat, dich so sehr mit der Tat befasst, weil du hast dich darum zu kümmern, als Vollzugsbeamter, dass der Tagesablauf des Gefangenen praktisch geregelt ist. Das verstehe ich schon. Aber du bist ja auch ein Mensch. Ja. Und ihr wisst immer auch die Tat und weswegen die Leute verurteilt sind. Richtig. So. Du musst eben neutral bleiben. Du darfst eben nicht irgendwie sagen, du bist jetzt ein Arschloch, du bist ein Kinderficker, du kriegst von mir jetzt. Na klar, das ist mir schon klar, dass du professionell sein musst. Aber hinter der professionellen Maske ist auch die Nina, die Frau, die Person, der Mensch Nina. Ja. Wie ist dir zumute, wenn du so jemanden betreust, die Tür aufschließt, rauslässt, den irgendwo begleitest, dem Essen bringst oder was auch immer du machst? Du legst es ab mit der Zeit. Jürgen, das ist ja so, du kannst dich nicht damit beschäftigen. Du musst eben sehen, das ist oftmals den ganzen Tag über ziemlich stressig. Da sind die Leute, müssen zur Arbeit gebracht werden, einige zu irgendwelchen Ärzten, zum Zahnarzt, zum Sani. Das ist ja meistens anstaltsintern, ne? Du hast also immer irgendwie gut zu tun. Und letztendlich kannst du dich damit gar nicht so befassen. Du bist du eine Frau. Hast du Angst, wenn du mit solchen Tätern zum Beispiel irgendwie alleine über den Gang gehst? Nein, überhaupt nicht. Weil es eigentlich so ist, dass da gibt es interne Alarmmöglichkeiten und auch Schutzmöglichkeiten, dass da in der Regel nichts passiert. Wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, es gibt gewisse Bevölkerungsgruppen, die also eine Frau etwas anders betrachten, als wie sich vielleicht hier in unseren Breitengraden, also in unserem Lande auch. Du meinst mit Menschen mit anderen kulturellen Wurzeln, Richtig. Also die aus anderen fernen Ländern kommen? Richtig. Okay. Genau. Wie verhalten die sich dann gegenüber einer Frau? Richtig, da hast du natürlich manchmal so ein bisschen Probleme vielleicht, ne? Da muss man sich dann schon durchsetzen. Was sind das für Probleme? Was sagen die? Wie verhalten die sich dir gegenüber? Ja, also dass ich dann zum Beispiel sage, kommen Sie mal bitte dahin oder dahin, dass Sie das eben nicht machen, ne? Oder ich sage, gehen Sie bitte in Ihren Haftraum und Sie wollen es nicht, ne? Wollen mich so ein bisschen provozieren, aber letztendlich müssen Sie sich fügen, ne? Aber was machst du dann, wenn die das nicht tun? Holst du dir dann Verstärkung? Nein, so schnell nicht. Man kann ja dann mit irgendwelchen Maßnahmen drohen oder so und das wissen die auch. Also letztendlich hat es in den ganzen Jahren, die ich das mache, keine großen Probleme gegeben. Du hast keine Waffe bei dir? Nein. Das gibt's bei uns in Deutschland nicht. Also ich frage es nur nochmal zur Klärung für alle. Gibt es auch Anzüglichkeiten, die Jungs dir an den Kopf werfen? Eigentlich nicht. Das wundert mich. Du bist eine Frau, die Jungs sitzen da im Trocknen und... Ja, aber sie wissen ja auch, dass das mit Konsequenzen ist. Es gibt die internen Disziplinarverfahren und die haben dann irgendwelche Folgen wie mit Besuchsverbot oder was auch immer. Mhm. Also sie würden schon einiges riskieren, wenn sie sich eben nicht vernünftig benehmen. Sie können das natürlich machen. Wenn ich jetzt morgens die Tür aufschließe und sie sagen, du musst also eine Lebenkontrolle machen, du musst also sehen, dass diese Menschen leben. Das ist die Hauptsache. Dass sie leben, dass sie nicht sich das Leben genommen haben. Richtig. Mhm, ja. Und dann ist es praktisch egal, was sie dir sagen, Hauptsache sie sagen etwas. Mhm. Und wenn sie dann natürlich sagen, hey, zieh weiter, du, dann musst du drüber weghören, auch wenn du dich vielleicht manchmal ärgerst, ne? Ach so, das muss man dann hinnehmen und... Das andere, und da kommen wir vielleicht jetzt mal ganz schnell irgendwie zu dem Eigentlichen, was ich dir sagen wollte, Täter, egal was sie gemacht haben. Es heißt ja immer auch, die Kinderschänder, Kindermörder und so weiter stehen in der Hierarchie ganz unten. Das ist das Bild in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist vielleicht auch so, aber ich habe es eben in den ganzen Jahren, auch im Austausch mit Kollegen in anderen Anstalten, nie so krass erlebt. Also es ist letztendlich so, dass diese Täter und wahrscheinlich auch dieser Täter, der sein Leben schön munter weiterleben möchte, dass der irgendwann integriert ist in das ganze Geschehen und die Tat mehr oder weniger untergeht. Ne? Also, und das ist eben so, es entsteht dann eine Gemeinschaft. Es ist auch oft so, dass sich die, ich sag jetzt mal, Gefangenen, man könnte jetzt auch was anderes sagen, die Knackis oder so, es ist jetzt nicht ist böse das, gemeint. Ja, ist ja völlig egal, das ist ja nicht... dass dann Tauschgeschäfte stattfinden. Und wer was besorgt, der ist eben auch in diesem ganzen Kreislauf mit drin. Dann spielt das keine Rolle mehr, was er gemacht hat. Hast du denn in diesen 28 Jahren nur Männer betreut? Nein, auch Frauen. Wer ist schwieriger zu betreuen? Frauen. Frauen, warum? Ja. Frauen sind beobachten besser. Sie wissen besser, wo sie einen treffen können, wenn sie irgendwie jemanden jetzt angreifen wollen, schaden wollen, ob es jetzt gegenüber den Vollzugsbeamtinnen ist oder ob es jetzt untereinander ist. Mhm, ne? Also bösartiger. Ja, ja, die sind auch härter. Intriganter. Die sind auch härter, wie du schon sagtest, bösartiger. Und sie sind auch hartnäckiger. Also sie sind wirklich, wenn die sich dann jemanden ausgeguckt haben, das kann also wirklich lange Zeit so gehen, dass dann eben wirklich eine andere Frau gemobbt wird oder so. Ne? Wenn du deine 28 Jahre Revue passieren lässt. Genau, 28 Jahre Revue passieren lässt. Welcher Täter, den du betreut hast, war der die schlimmste und für dich widerlichste Tat zur Verantwortung hat? Es waren schon die... Kindermörder. Kindermörder. Ja. Kinderschänder, Kindermörder. Wobei die Kindermörder, das Verwerfliche ist daran, dass du oftmals, dass diese Kindermörder ihre eigenen Kinder umbringen, um ihre Partnerin oder Ex-Partnerin zu verletzen. Die Kinder werden dann praktisch benutzt. Ob sie sie geliebt haben oder nicht. Und die Kinder werden benutzt. Und bei diesen Kindermördern hast du also jetzt in so einer Beziehungstat. Es gibt natürlich auch die, wie jetzt zum Beispiel in diesem neuesten Fall mit dem Kleinen hier, mit dem Elias und mit dem Mohammed. Ah ja, genau, in Brandenburg der Fall. Genau, dass das eben natürlich solche sexualbestimmten Taten sind. Ne? Aber das ist eigentlich das Schlimmste so. Und dass du eben das Gefühl hast, oder auch direkt vor Ort merken, dass diese Menschen ihr Leben weiterleben wollen, die Kinder sind tot. Sprechen diese Täter, die so extreme Dinge zu verantworten haben, eigentlich ihr, euch gegenüber, dir gegenüber, die Tat auch mal von sich aus an? Nee. Selten, so gut wie nie. Man geht darüber hinweg. Richtig. Es wird, wie gesagt, Jürgen, das geht unter in dem Alltag des Knastes. Richtig, weil es gibt sehr viele Psychologen, Therapeuten vor Ort. Es gibt diverse Möglichkeiten, sich zu beschäftigen für die Leute. Also es soll ja praktisch wie so ein normaler Tagesablauf entstehen, denn sie sollen ja irgendwann ein Leben ohne Straftaten führen, Ich würde dich gerne auch noch fragen, jetzt zum Schluss, Nina, unsere Zeit rennt ein bisschen. Ja, ja, klar, leider. Wenn wir von so schlimmen Fällen wie von dem Leo hören, oder du hattest ähnliche Fälle sicher auch in deinem Gefängnis, sind die Strafen hart genug? Nein, definitiv nicht. Was wären für dich richtige Strafen jetzt für den Täter von dem kleinen Leo zum Beispiel? Richtiges lebenslang. Richtiges lebenslang. Und echtes lebenslang, nicht nur 10 Jahre. Echtes Leben, und zwar keine 15 Jahre im Maximalfalle hier. Es gibt ja die Sicherungsverwahrung. Ne? Gut, das wäre noch eine Möglichkeit, aber es müssten dann eben auch noch andere Umstände sein. Es müssten wirklich, dann wirklich, um das mal so zu sagen, Wasser und Brot. Eine richtige Strafe. Ja. Mir leid, das so zu sagen. Ja, aber das sehe ich in solchen Fällen auch so. Und ich glaube, da sind wir uns einig mit dem Großteil der Menschen und der Bevölkerung. Ja. Liebe Nina, danke, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in deinen Beruf. Das war interessant. Danke. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Und es war sehr schön, mal mit dir zu reden. Dankeschön. Alles klar. Nina, tschüss, alles Liebe. Domian, ne? Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Nochmal zu dem großen Domian-Dokumentationsfilm. Wir hatten diese Woche, also das heißt letzten Sonntag, die erste Premierenveranstaltung in Essen, die mich wirklich ausgesprochen beeindruckt hat. Es waren weit über 1000 Leute in der Lichtburg und es waren Fans angereist aus Wien, aus München, aus Helsinki ist sogar jemand da gewesen, hat er mir hinterher erzählt. Das war ganz toll und ich bedanke mich jetzt bei all denen, die jetzt zuschauen, die am Sonntag in Essen waren. wirklich fürs Kommen und auch für die tolle Stimmung, für die ihr dort auch gesorgt habt. So, aber es gibt ja noch zwei weitere große Premierenveranstaltungen, nämlich am 15. November, das ist ja schon bald, in Berlin im Delphi Filmpalast und am 6. Dezember nochmal in Essen in der Lichtburg. Und diese großen Premierenveranstaltungen, auch diese beiden, die jetzt noch vor uns liegen, die sehen so aus, dass wir euch den Domian-Dokumentationsfilm, Domian-Interview mit dem Tod, zeigen. Das ist ein großer Kinofilm, ein Dokumentationsfilm. Danach gibt es eine Pause und dann gibt es eine Talkshow mit prominenten Gästen. Und ich bin natürlich auch dabei und ich stehe auch euch Rede und Antwort. Und am 15. November in Berlin ist zum Beispiel Charlotte Roach dabei. Und am 6. Dezember in Essen ist Günter Wallraff dabei. Da freue ich mich sehr drauf. Und Nikolaus Müller, ehemaliges Mitglied von Jupiter Jones. Also, wenn ihr Interesse habt, am 15. November in Berlin oder am 6. Dezember in Essen dabei zu sein, dann klickt ganz einfach auf www.domian-der-film.de. Da kann man die Tickets bekommen und ihr bekommt auch weitere Informationen, wo der Film pur ohne Zusatzveranstaltungen in Deutschland noch gezeigt wird, in welchen Kinos. 15. November in Berlin, Delphi Filmpalast und 6. Dezember Essen in der Lichtburg. Ich bin sehr gespannt auf diese weiteren beiden Veranstaltungen nach der spektakulären Veranstaltung jetzt am Sonntag in Essen. So, wir machen weiter mit der Sendung. Hier ist Marianne. Marianne ist 64. Guten Morgen, Marianne. Ja, guten Morgen. Ich sollte dich ja anrufen, wie es weitergegangen ist. Deine Sendung hat es absolut gebracht. Moment, jetzt hilf mir ich auf die Sprünge. Ich habe heute Morgen eine Mail vom Moment. Hallo. Um was geht's genau? Es geht um Unterbringung von Flüchtlingen in meiner Wohnung. Marianne, wir haben gestern miteinander gesprochen. Genau. Und du bist, ich fasse es mal eben für die Zuschauer und Zuhörer zusammen, die gestern nicht dabei waren. Marianne ist eine engagierte Frau aus Bochum. Sie hat eine große Wohnung und sie möchte zwei Flüchtlinge aufnehmen, ohne Miete zu nehmen, und das Essen spendiert sie auch noch. Und sie hat gestern gesagt, dass die Stadt Bochum das nicht erlaubt. Und wir haben hier in der Sendung den Oberbürgermeister Eiskirch direkt angesprochen mit der Bitte, was zu arrangieren. Was ist heute passiert? Ich habe eine Mail vom Oberbürgermeister bekommen, der sich entschuldigt hat, dass er meine Mail erst jetzt gelesen hat. Und selbstverständlich wäre das in Bochum möglich. Und er hat das Ganze jetzt an seinen Leiter des Migrationsbüros weitergegeben. Und man wird sich mit mir in Verbindung setzen. Dann wird meine Wohnung angeguckt. Und so weiter und ja, so fort. Geht dann doch. Wurde ich von dem Leiter des Pressebüros angerufen, der wusste, dass das Thema bei Domian besprochen wurde und mich fragte, ob ich weiß, wer das Thema bei Domian besprochen hat. Ja, hab ich gesagt, das war ich. Ja, ob das nicht doch jetzt nicht so ganz das Wahre war, dass ich das mit Domian besprochen habe. Ich glaube, es war ziemlich gut. Jetzt kommt was in die Gänge. Genau. Sehr gut. Und da habe ich ihm nur gesagt, ich fühlte mich von allen im Stich gelassen, von der WAZ, von der Stadt Bochum, und ich wollte endlich Öffentlichkeit herstellen. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen auf den Tisch hauen, um Dinge in Bewegung zu setzen. Aber genau. Toll, dass Herr Eiskirch sich gemeldet hat. Und das sind so gute Nachrichten. Jetzt bin ich so optimistisch, dass das auch wirklich in die Wege geleitet wird. Genau. Und du den Flüchtlingen dann auch die beiden Zimmer zur Verfügung stellen kannst. Genau. Das Abo mit der WAZ habe ich gekündigt. Naja, kann man ja vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Egal, Nein. Jetzt ist es wichtig, dass die Stadt Bochum dir hilft. Nur darauf kommt es an. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass zwei Flüchtlinge, wenn es auch nur zwei sind von den vielen, aber zwei sind auch zwei Menschen, dass die eine gute Unterkunft bekommen, zu einer netten Frau kommen. Genau, in einer warmen Wohnung. So, und du kannst dich auch um sie kümmern. Und mit einer Frau, die sich um sie kümmern kann. Genau, und du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung, hast du gestern gesagt, in dem Bereich. Also perfekt alles. Ja, wunderbar. Marianne, eine tolle Rückmeldung. Ja. Ich wollte dir noch sagen, ich lese gerade, das tolle Buch von Ursula Buchfellner. Ja? Lange war ich unsichtbar. Ja? Und heute fühle ich mich so, dass ich endlich sichtbar geworden bin. Sehr gut, so fühlst du dich auch. Ja. Marianne, super, Gratulation, das freut mich sehr. Und danke an die Stadt Bochum, dass man so schnell reagiert hat. Danke an Herrn Eiskirch. Ja, danke an deine Sendung und dich. Sehr gerne, liebe Marianne. Toi, toi, toi weiterhin. Okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 1:30 Uhr. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema gemäß der Jahreszeit und dem eigentlich dunklen Monat November, aber im Moment ist es ja gar nicht dunkel, ist ja traumhaft schön, aber dennoch, das Thema heißt Friedhof und ich frage euch, was ist euch auf einem Friedhof schon passiert? Habt ihr besondere Erinnerungen zum Beispiel an Begräbnisse, an Beisetzungen? Habt ihr mal etwas Gruseliges auf dem Friedhof erlebt oder etwas Geheimnisvolles beobachtet? Arbeitet ihr vielleicht auf einem Friedhof als Totengräber zum Beispiel? Oder macht ihr oder habt ihr auch schon mal etwas Verbotenes auf einem Friedhof gemacht? Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung an, ab 0 Uhr, wie immer sind die Leitungen geschaltet oder gerne auch während der Sendung. Das Thema heißt morgen Friedhof. Heute heißt unser Thema offen, das heißt, ihr könnt zu jedem Thema anrufen und das hat auch zum Beispiel der Michael gemacht, 58. Welches Thema konkret hast du, Michael? Grüße dich erstmal. Ja, grüß dich Domian, hier ist der Michael, ich bin 59 mittlerweile. Ja, okay. Wir haben, also die 58 war schon mal miteinander gesprochen, da haben wir gesprochen über Speed Junkies. Okay, hat das heute einen Zusammenhang? Nein, das hat heute keinen Zusammenhang. Okay. Ich hab gestern die Sendung verfolgt, Hart aber fair, und da ging es um Sterbehilfe. Ja. Und meine Meinung ist, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, zu entscheiden, wann er sterben möchte. Das ist meine Meinung. Michael, ich habe das ja gestern in der Sendung auch gesagt, das ist ja meine Meinung auch und ich finde es fast schon skandalös, dass wir immer noch darum ringen müssen und diese Selbstverständlichkeit noch nicht gesetzlich verankert ist. Und ich habe große Sorge, das wird auch am Freitag nicht so entschieden im Bundestag. Es wird nicht zu einer Liberalisierung kommen, das glaube ich nicht. Die Mehrheitsverhältnisse sehen nicht so aus. Das fürchte ich nämlich auch und das entscheiden dann aber Menschen, die eventuell sich gar nicht reinversetzen können in solche Situationen, wenn Menschen schwerst krank sind. Es gibt ja Erkrankungen, die können noch nicht mal mehr mit Morphium oder mit irgendwelchen Schmerzmitteln bekämpft werden. Ja. Hast du solche Erfahrungen in deinem Umfeld gemacht? Ich habe nur Erfahrungen insoweit gemacht, dass eine gute Freundin von mir vor jetzt knapp 2 Jahren am 7. Dezember verstorben ist an Krebs. Mhm. Und der letzte Anruf, den ich von ihr hatte, und ich konnte sie leider nicht mehr erreichen, war, dass sie mir ins Telefon sagte, Michael, ich sterbe. Mhm. Und meine Freundin war 49 Jahre alt. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, die Zeit davor, diese anderthalb Jahre, wo ich sie, da habe ich sie begleitet. Mhm. Und habe diese ganzen Geschichten gesehen mit Chemotherapie, mit ihren verzweifelten psychischen Belastungen und den Schmerzen, die damit verbunden waren. Hat sie denn mal einen Wunsch geäußert, dass man ihr beim sie hatte mir also gesagt, dass sie schon mal mit jemandem gesprochen hatte, einem Pfleger, der ihr Insulin besorgen könnte. Mhm. Und mit Insulin, das hat der Pfleger ihr gesagt, dass wäre ein relativ schmerzfreier Tod. Aber dazu ist es nicht gekommen. Dazu ist es nicht mehr gekommen, denn da ist sie vorher gestorben. Also, ich höre das bei dir auch so raus, dass du, oder ich frage dich, also ich befürworte ja diesen Gesetzesentwurf von Herrn Lauterbach, Professor Lauterbach, SPD und Herrn Hinze, CDU, die den assistierten Suizid legalisieren wollen. Das heißt, dass der Arzt straffrei bleibt, wenn er einen Schwerstkranken bei der Selbsttötung unterstützt. Ist das auch deine Meinung? Das ist auch meine Meinung. Ich habe aber auch in der letzten Woche war es, glaube ich, einen Film gesehen, einen Bericht über ein Ehepaar. Die waren 82 und 84 Jahre alt. Die waren beide nicht krank. Mhm. Die sind aber in die Schweiz gegangen weil sie wollten bei vollem Bewusstsein zusammen sterben. Und man hat dieses Ehepaar gezeigt, in der Zeit, als sie gestorben sind. Da war eine Ärztin dabei, da war ein Fotograf dabei oder ein Kameramann, weil das alles festgehalten werden musste. Also die waren jetzt nicht krank. Ja, das wundert mich jetzt, weil bei den großen Sterbeorganisationen in der Schweiz, zum Beispiel Dignitas, ist eine Voraussetzung auch, dass man eine schwerste Erkrankung hat. Das hat mich auch gewundert, aber es wurde, das war ein absolut seriöser Bericht. Gut, aber so weit wollen wir die Türen nicht öffnen. Ich finde. Nein. Ich möchte nur sagen, wie ich das gesehen habe, wie die beiden da, das wurde gezeigt, wie die gestorben sind. Die haben also beide Kanülen bekommen in den Arm. Und die Ärztin, die dabei war, die sagte, jetzt müssen Sie da dran drehen an dem Handrad. Und der Mann ist zuerst gestorben. Gut. Und als sie gestorben waren, hatten die ihn total, die haben sich an der Hand genommen. Und als sie gestorben waren, hatten die ein total gelöstes Gesicht. Ich möchte jetzt nicht befürworten, dass man in jedem Fall Selbstmord begeht. Das möchte ich nicht befürworten. Nur wenn schwerkranke Menschen auch so sterben können, so schmerzfrei. Also man muss ja immer auf der einen Seite sagen, was wir auf jeden Fall wollen und unterstützen, ist die Hospizbewegung und die Palliativmedizin. Wir wollen menschlich. Ja, aber da bin ich schon kritisch, ja, weil. Ich sag's mal eben zu Ende. Wir wollen menschlich, wir wollen menschliche Unterstützung und Zuwendung und wir wollen so viel wie möglich Pflegepersonal, um auch den Menschen die Einsamkeit zu nehmen. So. Wenn aber unter diesen vielleicht auch optimalen Umständen immer noch jemand sagt, der schwerst erkrankt ist, der mit der schwerste Tumorerkrankungen hat oder multiple erkrankt ist, ich will nicht mehr, dann finde ich, sollte man auch vielleicht im Rahmen sogar der Palliativmedizin als letzte Möglichkeit ihm das gewähren. Das finde ich ja auch. Nur ich bin im letzten Jahr im Dezember habe ich im Krankenhaus gelegen. Das war gerade so zur Nikolauszeit. Und die Station, da sind ja immer meistens zwei Stationen auf einer Etage. Und die Station gegenüber von meiner Station war eine Palliativstation. Das war zwar alles sehr schön, da war ein Tannenbaum aufgebaut, da war Beleuchtung und so weiter. Aber die ganze Atmosphäre dort, ich bin da mal reingegangen, also ich habe da niemanden angesprochen von den Patienten oder sonst wie. Ich bin da einfach nur mal reingegangen. Aber diese ganze Situation kam mir etwas vor wie der Vorhof zur Hölle. Ja, das kann ich jetzt aber wirklich nicht bestätigen, Michael. Ich bin sehr viel auf Palliativstationen unterwegs. Das kann ich nicht bestätigen. Das war auch nur die Station hier. Also vielleicht ist das wirklich ein Ausnahmefall. Ich muss es nochmal sagen, das ist ein Segen, dass wir das haben. Wenn wir das nicht hätten, würden die Leute, wie es früher noch so war, in die Badezimmer geschoben. Das wissen die älteren Leute noch. Und zum Sterben ins Badezimmer, oft in den Stationen. Nein. Ja, also ich zum Beispiel, ich unterstütze das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg schon seit Jahren. Und ich erhalte da ja auch immer Berichte und die haben ja führen ja auch so eine Art Jahrbuch und teilen das da mit. Und das finde ich ja toll, dass da die Eltern mit dabei sein können. Absolut. Wenn die Kinder da sterben. Wenn Kinder sterben, ist noch ein anderes Thema. Das ist eine andere Geschichte jetzt. Ne? Nur ich finde es eben toll, wenn es Menschen gibt, die diese Menschen, die dann sterben wollen, die dann begleiten. Ja, das finde ich auch. Und wenn eben starke Schmerzen da sind, und ich habe das ja meiner Bekannten gesehen, was für Schmerzen ein Mensch ertragen muss, dann ist es absolut nicht zu akzeptieren, dass Politiker da hingehen und sagen, oder das da so hinstellen quasi als Mord. Ja, so stellt man es nicht hin. Es wird schon auf einem hohen Niveau diskutiert. Aber wie gesagt, ich habe auch die Sorge, dass das sich nicht verbessert. Michael, ich danke für deine Meinungsäußerung und die Rückmeldung quasi auch zur gestrigen Sendung Hart aber fair. Vielen, vielen Dank. Okay, und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne. Tschüss. Super Sendung, ne? Ciao. Tschüss. Und hier ist um 1.39 Uhr die Elken 52. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Elke. Freue mich, dass du da bist. Ja, freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, sehr schön. Um was geht's denn bei dir? Es geht um meine fast 5-jährige, sehr problembelastete Ehe. Ihr seid erst 5 Jahre... Ja, im März werden es jetzt erst 5 Jahre. Ja. Hältst du den Hörer mal ganz gerade an den Mund, dann kann ich dich besser verstehen. Ich hoffe, so ist es besser. Ja, wir versuchen das. Okay. Also 5 Jahre Ehe und 5 Jahre schon Problemen belastet, das heißt von Anfang an? Von Anfang an, also praktisch von dem Moment an, wo wir geheiratet haben, zeigte mein Mann sein wahres Gesicht mit Wutausbrüchen, Streitsucht. Also wenn er aus einem ganz, war eigentlich nichts und er fing von jetzt auf gleich einen Streit an. Mhm. Und mit Gewaltausbrüchen auch? Also Gewaltausbrüche nicht. Er wurde sehr aggressiv, indem er eben alles durch die Wohnung geschmissen hat, was ihm in die Hände kam. Ist ja auch einmal, schon schlimm genug. Richtig. Einmal hat er mich auch ziemlich hart angepackt. Mhm. Hat mir an der Hand sehr wehgetan und ich habe dann geschrien und dann hat er mich aber sofort losgelassen. Mhm. Also ansonsten war keine körperliche Gewalt. Aber er hat die Sachen durch die Wohnung geschmissen, was ja auch schon schlimm genug ist, in einer solchen aggressiven Stimmung dann zu stehen mit jemandem. Richtig. Und er hat dich beschimpft auch? Nein, nicht beschimpft eigentlich nicht. Das kann ich noch nicht mal sagen. Mhm. Ich stand nur jedes Mal wie ein Fragezeichen da und wusste nicht, warum er jetzt auf einmal diesen Wutausbruch kam, weil ich habe nichts gemacht. Ach so, genau, das wollte ich jetzt fragen, weil die Leitung gerade so rumpelte. Der Anlass der Wutausbrüche kannst du gar nicht benennen. Nein, es waren, also in diesen ganzen fast 5 Jahren ist es ja immer wieder vorgekommen, dass er überhaupt Streit suchte für nichts. Es war dann, er hat irgendwas gehört, was ich gar nicht gesagt habe. Und es ging los. Ja, ich habe es wirklich nicht gesagt. Oder ich habe was gesagt und er hat nur die Hälfte gehört. Also ich habe mal gesagt, wenn du deine Wutausbrüche nicht in den Griff bekommst und keine Therapie machst, dann verlasse ich dich. Er hat gar nicht gehört, dass ich gesagt habe, wenn du das nicht in den Griff bekommst und eine Therapie machst, sondern er hat nur gehört, ich verlasse dich. Mhm. Bist du mit diesem Mann jetzt noch zusammen? Ja, jetzt hat sich die Lage ganz doll zugespitzt. Wir haben also seit 3 Jahren auch keinen Sex mehr. Mhm. Es kam von seiner Seite aus. Ich habe ihn da oft drauf angesprochen, warum das so ist, weil ich habe natürlich auch als Frau an mir sehr gezweifelt. Mhm. Und er. Aber hättest du denn überhaupt Lust auf Sex mit jemandem, der dich so behandelt? Das ist so die Frage. Ich meine, ich leide seit 30 Jahren an Depressionen und habe mitunter, also jetzt gerade die letzten 2,5 Jahren, sehr schwere Schübe. Das ist eine rezidivierende Depression. Und da hat man natürlich dann in einer schweren Depression nicht wirklich Lust auf Sex. Wie oft kommen denn überhaupt diese Wutausbrüche vor, damit ich mir das noch besser vorstellen kann? Also die Wutausbrüche hat er tatsächlich eine Therapie gemacht. Die Wutausbrüche hat er im Griff bekommen, aber nicht seine Streitsucht. Okay, aber wie oft streitet er? Reden wir von jeden Tag oder einmal in der Woche? Also wir haben einen Wochenrhythmus gehabt von 2 bis 3 Wochen höchstens. War auch schon mal 1,5 Wochen nur, dass er von jetzt auf gleich. Und wenn er dann, wenn er nicht schreitet, wenn er keine Wutausbrüche macht, hat, ist er dann ein netter und liebevoller Mann? Nein. Wie ist er denn dann? Er ist sehr mit seiner Arbeit beschäftigt und wie ist er? Er liegt am liebsten auf der Couch. Da frage ich mich ganz offen gesagt, Elke, wieso du 5 Jahre mit dem Kerl zusammen bist? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe immer gekämpft um diese Ehe. Ich wollte ihn nicht verlieren. Aber irgendwann muss man doch auch realistisch einschätzen, irgendwann verändert ein Mensch sich nicht mehr. Richtig. Das kann man vielleicht ein paar Monate oder von mir ist auch mal ein Jahr vielleicht versuchen mit jemandem. Vielleicht auch noch 2 Jahre, aber 5 Jahre? Ja, ich weiß. Ich kann es auch wirklich nicht beantworten, warum ich es so lange durchgehe. Jetzt habt ihr keinen Sex. Hast du das beklagt bei ihm? ich habe ihn immer wieder darauf angesprochen. Und was sagt er denn, warum das so ist? Entschuldigung. Er hat gesagt, nach den ganzen Streitereien, was immer ist, da kann er nicht. Also da hat er kein Bedürfnis. Wie alt ist er eigentlich? 56. Mhm. Ich habe ihm dann gesagt, immer, du hast diesen Streit immer provoziert, nicht ich. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er sich das woanders holt? Ich habe ihn darauf angesprochen, weil er sehr viel Kontakt mit Frauen, anderen Frauen hat, wie Arbeitskolleginnen und auch, dass er damit schreibt. Das ist aber immer alles gar nicht so schlimm, wie er sagt. Mhm. Und war auch ganz empört, dass ich mal zum Ausdruck gebracht habe, ob er denn fremd ginge. Und er sagte dann zu mir, also wie ich ihm das unterstellen könnte, immer wenn er in einer Beziehung war, und nun ist er ja in einer Ehe, er wäre niemals fremd gegangen, da wäre er Spießer. Glaubst du denn, dass er zum Beispiel viel Pornos guckt und sich selbst befriedigt dabei? Also er wird sich mit Sicherheit selbst befriedigen, das habe ich ihm auch knallhart gesagt. Und nun ist vor einer Woche wirklich auch die Bombe geplatzt, die mir auf all sein Verhalten jetzt eine Antwort gibt. Nämlich? Er hatte eine E-Mail-Adresse sich zugelegt, von der ich nichts wusste. Und eine Bekannte, ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, hat mich darauf hingestuckt und hat gesagt, bitte sage ihm, er soll diese E-Mail-Adresse aufmachen in deinem Beisein. Das habe ich getan und er hat sich hingestellt und hat gesagt, er wüsste diese Zugangsdaten gar nicht mehr. Mhm. Nun ist dieser Mann aber leider nicht ganz so schlau und hat bei allem, was er irgendwie Postfächer oder sonstiges hat, wo ein Passwort gefordert wird, nimmt er immer ein und dasselbe Passwort. Mhm. Und das kenne ich. Ja. Also habe ich danach geschaut. Und was hast du da gesehen, entdeckt? Ich habe entdeckt, dass mein so treuer, spießiger Ehemann auf mindestens 8 Sexportalen angemeldet ist und registriert ist, auch jedes Mal ein Profil angelegt hat und seine Daten stimmen, also kann man ganz klar sehen, und sogar 2 Schwulenportale. Er weiß aber im Moment nur, dass ich von einem Schwulenportal weiß. Naja, das also reicht ja schon. Also, das reicht schon. Du hast ihn jetzt damit konfrontiert, dass du das alles gesehen hast. Ja. Und wie versucht er sich jetzt rauszureden? Ja, Domian, der Knaller. Ich habe ihm gesagt, wenn er dieses Passwort nicht mehr weiß, ob er mir irgendwas zu sagen hat, ob er irgendwo angemeldet ist und nein, nein, nein. Und dann habe ich ihn halt wirklich damit konfrontiert und habe gesagt, sag dir, Fremdgehen 69 und was. Okay, ja, was hat er gesagt? Er sagte, er hätte nichts gemacht, er wollte nur einmal gucken. Ach, Elke, Mann, was quälst du dich darum? Ist es denn, jetzt müsste es doch für dich nur wirklich klar sein, aus diesem Konstrukt der Beziehung rauszugehen. Ja, richtig. Ich finde es schon müßig, mit dem jetzt noch weiter zu diskutieren. So wie du mir das beschrieben hast, höre ich da auch nicht ein Deut Liebe raus, die er zu dir empfindet. Richtig. Warum auch immer er dich geheiratet hat. Gab es denn ganz am Anfang mal so eine kleine Verliebtheits-Euphorie-Phase? Ja, natürlich. Mhm. Die gab es am Anfang unseres Kennenlernens, bevor wir halt geheiratet haben. Glaubst du, dass er schwul ist oder bisexuell? In einem dieser schwulen Profile steht, er wäre bisexuell. Und seine sexuellen Interessen, Fisten, Vaginaldehnung. Also krasse Sachen. Krasse Sachen, auch hier dieses Madomaso. Verstehe. Also ganz krass. So, was ist jetzt dein Plan, Elke? Wie soll es weitergehen? Ich habe erstmal meine Sachen gepackt. Mein Bruder ist im Moment zur Reha. Der hat mir seine Wohnung zur Verfügung gestellt. Sehr gut. Ich bin jetzt seit 5 Tagen hier. Denke sehr viel nach. Ich bin zutiefst verletzt natürlich. Verstehe ich, sehr gut. Aber gut, dass, ja. Und ich denke, ich werde auch, glaube ich, ein Leben lang keinem Mann mehr wirklich vertrauen können. Bist du denn jetzt entschlossen, von ihm wegzugehen? Jetzt, in den Tagen, die ich jetzt Zeit zum Nachdenken hatte, ja. Wie hat er sich denn jetzt verhalten, nachdem du gegangen bist? Hat er dich einfach ziehen lassen? Er wusste schon, dass ich hierher gehe. Das wusste er. Mhm. Und ich habe ihm vorgestern eine Nachricht geschrieben. Es ging um meine Post halt, dass er mir das nachschickt, dass er bitte die Blumen gießt. Mhm. Und darauf kam als einzigste alles klar. Ja. Mehr nicht. Also gut. Wie geht's dir? Aber dann ist ja auch alles klar, Elke. Ja. Jetzt musst du versuchen, stabil zu werden. Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Da werden wir dich, wird dich jetzt gleich mal einen Psychologe nochmal anrufen, der dir da sicher noch ein paar gute Tipps an die Hand gibt. Ja. Ich finde gut, dass du den Schritt jetzt gemacht hast, dass du raus bist aus der Wohnung. Ja. Du hast schon eigentlich viel zu lange gezögert, aber egal. Ja. Vergangenheit ist jetzt Vergangenheit. Jetzt müssen wir nach vorne gucken. Ja. Sei froh, dass du schon mal diesen ersten Schritt gemacht hast. Das ist sehr gut. Und dass du jetzt stabil wirst für die nächsten Unternehmungen, nämlich die Scheidung, und da kommen ja noch viele Dinge auf dich zu. Richtig. So, Elke, jetzt wird dich der Frank, mein Psychologe, heute Nacht anrufen. Ja. Mit dem kannst du das alles beraten. Ich okay. möchte dir abschließend sagen, es tut mir sehr leid, dass du 5 Jahre deines Lebens hast ja so letztendlich dich verletzen lassen müssen, und es war ja auch in gewisser Weise eine Leidenszeit. Richtig, und ja. Das jetzt so geendet ist. Aber es ist zu Ende und das ist gut. Und das muss man jetzt in erster Linie sehen, finde ich. Es ist gut, ja. Es ist gut, dass du weg bist von ihm. Sei froh, atme ja. tief durch. Und, okay, und guck, danke. Und guck nach vorne. Du bist ein junges Ding von 52. Das jetzt, oh. Da wird es auch nochmal einen guten Schritt in ein neues Leben geben, bin ich ganz sicher. Ach, Jürgen, ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr gerne, Elke. Ich möchte noch ein dickes Lob an dein Team aussprechen. Dankeschön. Und ich habe noch eine Bitte. Ja. Hätte gern ein Autogramm. Ja, natürlich. Dann sagst du dem Frank gleich deine Anschrift. Ja, und ich bin sehr traurig, dass du aufhörst. Ich höre dich jede Nacht. Wir haben ja noch viele Nächte vor uns. Ja. Liebe Elke, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Friedhof und ich möchte gerne mit euch reden oder mit euch darüber sprechen, was euch auf einem Friedhof schon alles passiert ist, widerfahren ist. Gruselige Sachen, geheimnisvolle Dinge, vielleicht habt ihr ein Ritual beobachtet oder selbst ein Ritual vollzogen, vielleicht arbeitet ihr auf einem Friedhof oder vielleicht habt ihr auch besonders traurige oder rührende Erinnerungen an eine Beerdigung, vielleicht auch an eine Begegnung. Oder vielleicht erlebt ihr auch immer etwas sehr, sehr, ja, auch Berührendes, wenn ihr an ein bestimmtes Grab geht, vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum. Also Friedhof ist morgen das Thema. Ihr könnt euch gerne melden unter domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung anrufen ab 0 Uhr. Hier ist Gudrun. Gudrun ist 47. Guten Morgen, Gudrun. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Gudrun. Um was geht's bei dir? Also ich habe vor 4 Monaten circa einen Mann kennengelernt. Ja. Nach 12 Jahren, in denen ich allein war. Oh, so lange. Und nach 15 Jahren Ehe, die nicht so schön war. Also ja, mit Gewalt und so. Mhm. Ja, und jetzt habe ich den kennengelernt und wir verstehen uns ganz gut. Mhm. Wir mögen uns, wir verbringen viel Zeit miteinander. Ja, die Frage ist nur die. Ja, wie gesagt, wir sind nicht richtig verliebt, beide. Ihr seid richtig verliebt, beide? Nicht richtig verliebt. Wir sind gern zusammen, wie gesagt, aber so das Verliebtheitsgefühl fehlt irgendwo. Ist er denn auch solo zurzeit? Ja. Ja. Ist er in deinem Alter in etwa? Ja, 11 Jahre älter. Elf Jahre älter, okay. Mhm. Nicht ganz in meinem Alter, aber okay. Ja, und jetzt ist die Frage, kommt da noch was oder warten wir beide auf was gar nicht mehr kommt? Ja. Wie beschreibt doch mal ein bisschen genauer, wie das Verhältnis jetzt sich entwickelt hat in den 4 Monaten. Ja, wir sind doch sehr vertraut miteinander. Seht euch auch oft? Ja, mhm. Ja, so 2-3 Mal, manchmal 3 Mal in der Woche. Mhm. es ist auch schön und ja, es ist eigentlich schöner als, es ist viel, viel schöner als die Beziehung natürlich. Und ich hatte auch in der Ehe nie einen Orgasmus, was jetzt eigentlich mit dem Mann ganz anders ist. Der schätzt mich ganz anders als mein Ehemann. Also Sexualität läuft auch schon gut. Genau, an, ja. Ja, ja. und jetzt sind wir halt beide am Überlegen, wie es weitergeht, weil ich eigentlich eine Beziehung möchte. Mhm. Und ihm reicht es aber so, wie es ist. Und er sagt, er wird das auch vermissen, diese Treffen mit mir. Nur mir ist es eigentlich zu wenig. Ich hätte ganz gerne eine Beziehung. Was, was bedeutet denn, was macht denn eine Beziehung zur Beziehung? Man könnte ja jetzt sagen, ihr habt auch schon eine Beziehung. Ja, natürlich. In gewisser Weise natürlich. Ihr versteht euch, ihr habt Sex miteinander, ihr seht euch ganz oft. Was wäre denn anders, wenn er jetzt sagt, ja, wir haben eine Beziehung? Ja, es ist irgendwo, ihr wartet auf dieses 100%-Gefühl, sage ich jetzt mal. Und ich in gewisser Weise auch, weil ich das ja von früher her kenne, wenn man so frisch verliebt ist. Und das ist eben nicht der Fall. Und du meinst, in dem Moment, wo man das Beziehung nennt, hast du ein 100%iges Gefühl? Nee. wenn man dieses 100%ige Gefühl hat, dann ist es für mich halt dann, was will man denken, Mensch, das ist vielleicht was für längere Zeit oder vielleicht auch für immer. Mensch, Gudrun, ich will dir mal was ganz Spontanes sagen. Du gehst da total verkopft dran. Ja, finde ich. Ich finde, wenn ihr seid erst 4 Monate miteinander vertraut. Du hast eine lange, lange Zeit alleine gelebt. Ja. Wie lange hat er allein gelebt vorher? Auch ein paar Jahre. Ja. Auch ein paar Jahre. Also er hat dann zwischendurch wieder eine Beziehung gehabt, was aber nicht unbedingt so das Wahre war. Okay. Und gut, ja. also 4 Monate. Ihr versteht euch schon sehr gut. Ihr habt schon sogar gute Sexualität miteinander. Ihr könnt gut miteinander reden, so habe ich es verstanden. Ihr seht euch oft, ist auch ein Vertrauensverhältnis da. Ja. Das ist doch schon mal alles ganz toll. Ich würde mir da gar keinen Kopf machen, ob das eine Beziehung ist oder ich würde es einfach mal weiter so laufen lassen und sich so intensivieren lassen. Wer weiß, wo ihr in weiteren 4 Monaten steht. Ich würde es gar nicht so festlegen wollen. Dadurch setzt du ihn unter Druck, wenn du sagst, ich will eine Beziehung und genieß es doch einfach. Wenn das ein guter Typ ist und ihr es schön miteinander habt, dann lebe es doch erstmal so. Ja. Was spricht dagegen? Ja, ich werde auch nicht jünger. Bitte? Ich werde auch nicht jünger. Und bin ich jetzt echt am Überlegen, ob ich, weil ich eben eine Beziehung möchte, in der es einfach passt und in der wir beide das Gleiche wollen, sag ich. Also wie gesagt, ich befürchte halt oder ich denke halt drüber nach, ob denn da wirklich noch mehr kommt, weil irgendwo habe ich das halt erlebt bisher, dass wenn ich verliebt war, das von Anfang an war. Und das ist halt da jetzt irgendwie nicht so. Manchmal sind entwickeln sich die Lieben auch anders. Manchmal ist man direkt am Anfang, ist so ein großer Wusch da. Klar, das ist natürlich sehr spektakulär. Aber es gibt auch Lieben, die sich entwickeln und irgendwann ganz groß und tief werden. Es ist halt so, dass wir letztlich richtig Gemeinsamkeiten nicht haben. Mhm. Wie gesagt, wir verstehen uns gut, wir unternehmen viel. Aber er ist so in Richtung Eishockey und so unterwegs, sag ich mal, das ist überhaupt nicht mein Ding. Insofern passt nicht. Was? Jetzt hab ich nicht verstanden. Wohin ist er unterwegs? Eishockey, er ist Eishockey-Fan und das ist nicht mein Ding und Fußball und so typische Männer. Gut, man muss ja nicht alles miteinander teilen. Das ist ja auch völlig okay, wenn die Jungs da mal zum Fußball gehen und Eishockey gucken, musst du ja nicht auch alles toll finden. Ich wundere mich über dich, wenn du 12 Jahre alleine warst. Ja. Und jetzt mit einem Menschen dich schon auf so einer doch schönen Ebene bewegst, würde ich das erstmal wertschätzen und genießen. Was versprichst du dir jetzt? Oder du hast ja auch das Signal von ihm bekommen, dass er das auch nicht fest surren will als Beziehung im Moment. Ne? Hat er doch so gesagt. Ja. Ja, und das ist ja eigentlich dann schon klar, dass du das sowieso dann nicht forcieren kannst, wenn er es erstmal sowieso nicht will. Ja, stimmt. Und die Alternative darf ja auch nicht heißen, da das jetzt noch keine richtige Beziehung ist, dass du das sein lässt und dich trennst von ihm, das wäre ja auch albern. Ja gut, aber meine Überlegungen gehen in die Richtung. Ehrlich? Ja. Mensch, dann warte doch noch ein paar Monate. Beschnuppert das Ganze doch noch. Trennen kannst du dich auch noch im neuen Jahr. Okay. Ja, so würde ich es wirklich machen. Ja, das würde ich machen. Von ihm hast du ja eh die Ansage, das ist so ganz, ganz fest, soll das noch nicht werden. Du guckst dir noch ein bisschen, lass dir noch ein bisschen Zeit und entscheiden kannst du im Februar immer noch. Stimmt. Mehr kann ich nicht sagen, Gudrun. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, auch. Dankeschön, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Nami Strack. Morgen heißt unser Thema Friedhof. Was ist euch auf einem Friedhof schon alles passiert? Ist die große Oberfrage. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da. Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Gute Nacht, bis dann. Tschüss.